Abschnitt 42 von Deutsche Hausmärchen von Johann Wilhelm Wolf und Wilhelm von Plönjes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Abschnitt 42. Das beste Essen von der Welt. Es wurde einmal vor Alters in einem Dorfe erzählt, der Pfarrer habe am Sonntage in der Predigt gesagt, weiße Rüben und Hammelfleisch wäre das beste Essen auf der Welt. Das hörten denn auch drei Männer aus dem Ort, die hießen Christoph, Max und Kaspar, und die nahmen sich vor, sie wollten einmal sehen, ob das auch mit dem Essen die Wahrheit wäre. Weil sie aber keinen Acker und auch keine Schafe hatten, so sollte in der nächsten Nacht der Christoph, der ein starker Mann war, ins Feld gehen und einen Sack voll weiße Rüben langen. Und der Max und der Kaspar wollten unter der Zeit an den Pferch gehen und einen Hammel stehlen. Auf dem Kirchhof an der Kirchentür wollten sie danach wieder zusammenkommen. Wie verabredet, so ist's auch geschehen. Der Christoph ging, wie es Nacht geworden war, mit seinem Sack auf einen weißen Rübenacker, und die zwei anderen machten sich auf den Weg nach dem Pferch. Da mussten sie aber an einem Sumpf vorbei, und wie sie daran kamen, so quakte just ein Frosch. »Hörst du's?« sagte der Max zum Kaspar und war ihm Angst. Der Schäfer ist wach und ruft, »Max, Max, ich kann jetzt nicht mitgehen. Der Schäfer kennt mich. Geh du lieber allein hin. Dich kennt er, scheint's nicht, und hat dich auch nicht gesehen.« Damit kehrte der Max um, ging ein wenig zurück und wollte da warten, bis dann der Kaspar mit dem Hammel käme. Der Kaspar hergegen ging allein fort und kam bis nahe an den Pferch. Da hustete aber gerade ein altes Schaf, und das hat gelautet, als wenn eins gerufen hätte, »Kaspar!« Wer da fortlief, das war der Kaspar, und er sprang so flink, dass er bald zu dem Max kam. »Max«, sagte er zu dem, und war außer Odem und schnaufte, »denk dir einmal an, der Schäfer hat auch mich gekannt, denn er hat mir ganz laut Kaspar zugerufen. Wir können den Hammel nicht langen, der Schäfer kennt uns alle beide. Wir müssten uns jetzt an den Christoph machen, dass der hingeht.« Das war der Max zufrieden, und so gingen sie fort an die Kirchentür. Der Christoph war schon da mit seinem Sack, und sie erzählten ihm die ganze Geschichte, wie sie den Hammel nicht brächten, weil der Schäfer sie kenne und ihnen mit ihren Namen zugerufen habe. Dann redeten sie dem Christoph zu, er wäre noch nicht lang in dem Orte, der Schäfer kenne ihn noch nicht und er solle auch nach dem Hammel gehen. Der Christoph war im Anfange böse, dass sie ihre Sache nicht ausgeführt hatten. Er habe getan, was er zu tun gehabt hätte, und er lange den Hammel nicht. Sie aber redeten ihm noch mehr zu und sagten, sie wollten derweil, bis er den Hammel brächte, die weißen Rüben schälen. Nun, der Christoph ist ein guter Mann gewesen und ging fort. Jetzt setzten sich die zwei an die Kirchentür und machten sich an das Schälen. Unter der Zeit wird es morgens 4 Uhr, wo zu Tag geläutet werden muss. Da kommt der Schulmeister und will läuten. Wie er aber an der Kirchentür die zwei sieht, so wird's ihm Angst, denn er glaubt, es wären Geister von den Toten, und läuft ans Pfarrhaus und klopft, was er klopfen kann. Endlich erwacht die Köchin und macht ihm die Tür auf. Er weckt nun den Pfarrer und sagt in einer Hast, »Herr Pfarrer, Sie müssen mit mir. Vor der Kirchentür sind 2 Geister.« »Die lassen mich nicht in den Turm, dass ich zu 4 Uhr läuten kann. Sie müssen mit und müssen die Geister vertreiben.« Der Pfarrer aber, der das Podagra hatte und nicht fort konnte, gab zur Antwort: »Wie kannst du mir nur zumuten, dass ich mit dir gehen soll? Ich bin ein armer, gebrechlicher Mann und kann nicht fort. Du musst sehen, wie du's allein fertigbringst. Ich kann dir nicht helfen.« Doch der Schulmeister, der nach der alten Observanz zum Morgen läuten wollte, setzte dem lahmen Mann hart zu und sagte: »Nein, Sie müssen mit, Herr Pfarrer, Sie müssen mit. Wenn Sie nicht gehen können, so hängen Sie sich auf meinen Rücken, dann will ich Sie auf den Kirchhof hockeln.« Da nun der Schulmeister nicht von der Stelle ging und dem Pfarrer immer mehr zusetzte, so stieg der endlich auf, tat sich an und hing sich dem Schulmeister auf den Rücken. So ging's dann bis auf den Kirchhof. Die zwei, die an der Kirchentür saßen und noch weiße Rüben schälten und die Schalen hüben und drüben hinauswarfen, sahen in der Dunkelheit, dass da einer mit einer Last auf dem Rücken kam, und glaubten nicht anders, als das wäre der Christoph mit dem Hammel. Da rief gleich der eine: »Hast ihn?« Und der andere: »Nun, so bring ihn her, dann wollen wir ihm gleich den Hals abschneiden.« Als das der Schulmeister hörte, so wurde dem so Angst, dass er den Pfarrer von seinem Rücken herunterwarf und lief, was er nur laufen konnte. Der Pfarrer aber, dem es gerade so Angst war, vergaß sein Podagra, machte sich geschwind auf die Beine, lief hinter dem Schulmeister drein und wäre schier nächst vor ihm gekommen. Nicht lang danach kam der Christoph wirklich mit dem Hammel, und sie haben sich auf den Mittag die weiße Rüben und Hammelfleisch zurechtgemacht und nach der Mahlzeit gesagt: »Ja, das wäre das beste Essen auf der Welt.« Ende von Abschnitt 42.